Als die Tempelritter die anderen Drogenkartelle aus den Dörfern im Bundesstaat Michoacán vertrieben hatten, schien es eine Verbesserung zu geben, erzählt in Caterland José Manuel Mireles, genannt El Doctor. Die Tempelritter versprachen zuerst, die Einheimischen in Ruhe zu lassen. Aber nach einer Weile fingen sie mit den Schutzgeldern an und sie übernahmen auch Limetten- und Avocado-Plantagen. 12 Jahre bestimmten sie hier alles, keiner konnte gegen sie an. Entführungen, Enthauptungen, Folter, Morde, Vergewaltigung, das gehörte von nun an zum Leben unter den Kartellen, bis zum Herbst 2013. Da begannen sich die Autodefensas, bewaffnete Bürgermilizen, gegen die Drogenbosse und ihre Verbündeten in Politik, Justiz und Polizei aufzulehnen. Unter El Doctor schafften sie es, immer mehr Gemeinden von diesen Narcos, den Drogenkartellleuten, zu befreien. Und Dokumentarfilmer Matthew Heinemann ist mit seiner Kamera dabei, auch mitten im blutigen Schusswechsel. Auf der US-Seite, das ist der zweite Erzählstrang der Doku Caterland, versuchen derweil paramilitärische Trupps unter dem Ex-Junkie und Ex-Marine Tim Foley die Grenze zu schützen, weil der Staat seinen Job nicht mehr tut, weil wir überschwemmt werden von Illegalen, von Drogen, wie Foley und seine Vigilanten proklamieren und dabei wie möchte gern Dirty Harrys in Camouflage wirken. El Doctor auf der anderen Seite der Grenze in Mexiko scheint dagegen wie eine Lichtgestalt. Zunächst sind seine und die Motive der anderen Autodefensas ehrenwert. Ohne Frage, meint Filmemacher Matthew Heinemann. Ich selber habe mir immer diese Fragen gestellt. Was würde ich machen, wenn die Gewalt an meine Haustür klopfen würde? Was würde ich tun, wenn meine Schwester raped by the cartel? Or my brother was hanging from a bridge. Wenn meine Schwester vergewaltigt worden wäre, wenn mein Bruder von der Brücke hängen würde, würde ich solche Gewalt mit Gewalt bekämpfen? Would I take up arms? Would I fight violence with violence? Fragt Matthew Heinemann. Doch mit jedem Dorf, das die Autodefensas von den Narcos in Anführungsstrichen säubern, wächst auch ihr Großmachtgehabe, gegen das sich wiederum andere Bürger zur Wehr setzen. Wir haben euch Sicherheit gebracht, Frieden. Wir sind nicht die Bösen. Damals haben wir... Aber ihr fahrt in Lastern ohne Nummernschilder rum. Wir glauben doch keinen Gesetzesbrecher. Einmal stoppen die Autodefensas mitten in der Nacht auf einer Straße einen, der zu den Drogenkartellen gehört. El Doctor meint nur zu seinen Leuten, versucht aus ihm rauszukriegen, was ihr könnt. Dann verscharrt ihn. Wenn Matthew Heinemann gegen Ende mit der Kamera hineingeht in das Haus, in dem die Bürger wehren, Narcos verhören, foltern, man hört nur die Schreie. Das ist ein Blick in die Hölle. You know, it seemed from the outside like, you know, sort of a classic Western of guys in white shirts fighting against guys in black hats. Von außen sieht das Ganze aus wie ein klassischer Western mit Männern in weißen Hemden, die Männer mit schwarzen Hüten bekämpfen. Over time I realized that the story is much more complex. Aber dann begriff ich, sagt Matthew Heinemann, dass die Geschichte viel, viel komplexer ist, wo die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. And the lines between good and evil were very, very blurry. Helden wird man in dieser verstörenden, bedrückenden und gleichzeitig eindrucksvollen Dokumentation vergebens suchen. Caterland liefert ein düsteres Bild eines Landes, in dem der Staat implodiert ist, wo auch die Fassade des Volkstribuns bei José El Doctor Mireles immer mehr bröckelt. Letztlich kann er die Kräfte, die er rief, nicht mehr beherrschen. Denn am Ende von Caterland besteht kein Zweifel, dass die Kartelle die Autodefensas von Anfang an unterwandert haben. Und ein Drogenkoch nachts an der Grenze bringt die politische Ökonomie des Drogenkrieges lakonisch auf den Punkt. Das meiste von dem Stoff wird in den Staaten verkauft. Überall dort. Was soll ich sagen? Klar wissen wir, welchen Schaden wir dort damit anrichten. Aber was sollen wir tun? Wir sind arme Schlucker. 50 Milliarden Dollar schätzungsweise machen die mexikanischen Drogenkartelle Jahr für Jahr. In mehr als der Hälfte der 32 mexikanischen Bundesstaaten soll es mittlerweile Selbstverteidigungsgruppen wie die Autodefensas geben.